Chakraaktivierung durch Meditation. Lege dich ganz bequem hin und schließe deine Augen. Nimm 2, 3 tiefe Atemzüge bis in deinen Bauch hinein und wieder aus. Und nun lege deinen Fokus auf dein Wurzelchakra und beobachte, spüre, und habe die Absicht, dieses Chakra nun zu aktivieren. Fühle hinein, wie es beginnt zu drehen im Uhrzeigersinn. Fühle in diese Bewegung hinein. Und wenn du das Gefühl hast, dass das Chakra nun genügend aktiviert ist, dann gehe eine Stufe höher in Richtung Sakralchakra und spüre auch dort hinein, mit der Absicht, das Sakralchakra nun zu aktivieren. Beobachte und fühle, was nun passiert. Und spüre, wie auch dieses Chakra nun beginnt, mehr und mehr zu drehen im Uhrzeigersinn. Und fühle hinein. Wenn du das Gefühl hast, dass es nun aktiviert ist, dann lege deinen Fokus auf dein Solarplexus-Chakra und fühle dort hinein. Nimm wahr, wie es sich bewegt und fühle hinein. Und lenke dein Bewusstsein dorthin mit der Absicht, das Solarplexus-Chakra nun zu öffnen. Spüre, was passiert. Und wenn du das Gefühl hast, es ist aktiviert, dann gehe eine Stufe höher zum Herzchakra und fühle auch dort hinein. Lenke deine Aufmerksamkeit direkt in dein Herzchakra mit der Absicht, es nun zu aktivieren. Beobachte und fühle, wie es sich nun bewegt. Und wenn du das Gefühl hast, es ist aktiviert, dann gehst du eine Stufe höher zu deinem Stirnchakra, dem dritten Auge. Und fühlst ganz bewusst hinein. Fokussiere dich auf das Stirnchakra mit der Absicht, es nun zu öffnen. Genieße die Bewegung, die nun in das Chakra hineinkommt. Und wenn du auch hier das Gefühl hast, dass es aktiviert ist, dann gehst du eine Etage höher zum Kronenchakra. Und fühlst auch hier, wie es sich anfühlt. Lenke dein Bewusstsein auf dieses Chakra mit der Absicht, es nun zu öffnen. Und genieße die Bewegung, die nun in dein Chakra hineinkommt. Genieße die Energie. Und wenn du das Gefühl hast, alle deine Chakren sind nun aktiviert, dann nimm einen tiefen Atemzug und öffne deine Augen jetzt.